سيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. Mit einer ökumenischen Trauerveranstaltung gedachten die Danziger am Abend ihres Bürgermeisters. Auch ein Rabbiner und ein Imam sprachen ein Gebet, ein Symbol für die Toleranz, für die Pavao Adamowitsch als Stadtoberhaupt stand. Seine langjährige Weggefährtin Aleksandra Dukiewicz sagte: Wir verabschieden einen Menschen, der sein Leben Danzig gewidmet hat. Er hat die Stadt aus einer schwierigen Situation in den 1990er Jahren geführt, als die Arbeitslosigkeit hoch und die Kassen leer waren. Mit ihm haben wir die Möglichkeiten ausgeschöpft, die uns der EU-Beitritt Polens bot. Durch ihn gehört Danzig heute zu den lebenswertesten Städten in Polen und ist auf der Welt ein Begriff. Zigtausende Danziger kamen auf den Langen Markt in der Innenstadt, um zu trauern. Der tödliche Messerangriff während einer Benefizgala gestern hat die Stadt erschüttert. Unter den Versammelten der EU-Ratspräsident Donald Tusk, lange Zeit ein politischer Partner des Verstorbenen. Pavao Adamowitsch gehörte bis vor 4 Jahren Tusks rechtsliberaler Partei Bürgerplattform an. Tusk sagte: Jeder Danziger erinnert sich an dich von deiner Jugend an, lieber Pavao. Du warst immer da, um ein offenes und mutiges Gesicht zu zeigen und sich gegen das Böse zu stellen. Ich erinnere mich, mit welcher Rührung du in den 1980er Jahren mit uns das Lied der Solidarność-Bewegung gesungen hast. Es hieß Gebet für den Sonnenaufgang. Der Schock über die schreckliche Tat sitzt tief bei vielen Danzigern. Manche von ihnen sind mit Pavao Adamowitsch aufgewachsen, schließlich war er über 20 Jahre Bürgermeister. Der Täter, ein 27-jähriger Danziger, hat eine lange kriminelle Vorgeschichte und eine schwere psychische Störung. Viele der in Danzig Versammelten waren dennoch überzeugt, dass die mitunter hasserfüllte politische Debatte mitverantwortlich an der Tat ist. So Ewa Tamowicz, eine 56-jährige Juristin. Unsere Politiker haben alle Hemmungen verloren und werfen mit bösen Worten nur so um sich. Das übertragen die Menschen auf ihren Alltag. Und dann erhebt irgendwann einer die Hand gegen einen anderen. Doch zumindest jetzt, unmittelbar nach der Tragödie, scheint Polen vereint. Politiker aller Parteien nahmen an Trauerveranstaltungen und Gottesdiensten in verschiedenen Städten teil.